Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 5. Pencast. Wir haben uns hier hingesetzt und reden heute über The Place Beyond the Pines, den neuen super smarten Film mit Ryan Gosling von Eva Mendes. Derek Cianfrance. Cianfrance. Genau. Mein Name ist Dr. Schwarz und ich sitze hier mit Dr. Arzt und Dr. Loco. Hallo. Guten Tag. So, heute reden wir nur über einen Film. Das Thema ist ganz doll begrenzt auf eben The Place Beyond the Pines, den wir uns alle angeguckt haben und über den wir jetzt reden möchten. Und wir werden erstmal eben darüber reden, ohne den Film zu spoilern, und dann wahrscheinlich nach 10 Minuten dazu übergehen, komplett über das ganze Ende zu reden und worum es überhaupt geht. Who's that guy? He's yours. You're not gonna tell me? You just took off. How are you gonna take care of us? You wanna provide for that kid? Do that using your skill set. I can't think of another line of work that I'd rather be in. Hurry! Get down! Everybody wants to live, put your hands in the fire! 105 in pursuit of suspects. Würde ich euch fragen, wie ihr überhaupt auf den Film gekommen seid und was eure erste romantische Berührung mit Ryan Gosling war. Ja, wer möchte da anfangen? Also ich habe die Frage gestellt. Gut, also dann sage ich mal was dazu. Also ich bin auf den Film eigentlich nur wegen Ryan Gosling gekommen, um ehrlich zu sein, und habe dann gehört, eigentlich sollte es genauso sein wie Drive, bloß mit mehr Tattoos und blonderen Haaren. Und das war für mich eigentlich schon genug, um mir den anzuschauen. Ja, was fandst du an Drive gut? Ryan Gosling. Also, ich habe den mir nur angeschaut, weil ich davor My Blue Valentine geschaut habe und irgendeinen anderen Film mit ihm sehen wollte, wo man vielleicht ihn auch mal sprechen hört. Ja. Aber an Drive fand ich es erstaunlich gut, mit den wenigen Worten und einer relativ guten Musik. Der Soundtrack wurde ja danach auch ziemlich gehypt. Ja, zu Recht meiner Meinung nach. Ja, und die Musik hat irre gut in den Film reingepasst, und es war ein LA-Action-Film, ohne Klischee-Atmosphäre ausgekommen ist. Und das fand ich echt gut an dem Film. Ja, das war ein LA-Action-Film, nur mit allen dummen Puns halt rausgeschnitten. Ja, das stimmt. Halt nicht mehr viel. Was ja, und selber auf den Style irgendwie sich fokussiert. Ja, und eigentlich irgendwie auf eine Art, finde ich, ist Drive halt so total das Klischee von der Story her. Also eigentlich ist es finde ich ja sehr straightforward, so er, dieser Typ wird umgebracht und er rächt sich dann, und am Ende ja muss alles irgendwie im Blutbad enden, aber irgendwie so smart gemacht und eben so schön neu fokussiert auf die Action. Das fand ich, glaube ich, auch gut bei Drive, dass der erst so super locker ist und ruhig und ja, sehr konzentriert einfach nur auf die Charaktere und denen viel Raum gibt und dann die Action so auf den Punkt brutal eben kommt, wie man es nicht erwartet. Ja. Wie es auch, finde ich, im richtigen Leben so ein bisschen wäre, wenn auf einmal man jemanden umbringen müsste. Was im Film halt cool war, dass im Prinzip eben kein Hintergrund, sag ich mal, geliefert wurde. Das habe ich aber letzte Woche oder vor zwei Wochen erfahren, dass im Buch tatsächlich, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der das Buch dazu gelesen hat, der eigentlich ein Soldat gewesen sein sollte. Stimmt, aber ich muss sagen, dass ich froh bin, jetzt es nicht gewusst zu haben, weil das hätte ich dann, glaube ich, wieder lame gefunden. Oh ja, das hätte saugenervt. Das wäre total kacke gewesen. So war es einfach geiler, dass er einfach so ein bisschen unberechenbarer Typ ist. Aber deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, ich fand es von der Atmosphäre her nicht klischee-mäßig, und die Story konnte deswegen ganz anders wirken. Ja, ja. Und, also ich fand die Mordszene, also dafür ist es irgendwie interessant zu wissen, dass er eigentlich Soldat war, weil die war schon ganz schön straight und ganz schön kaltblütig von ihm. Ja. Und die hat einen schon geschockt, aber das war echt eine gute Kombi. Vorher mit diesem Kuss und dann mit diesem Mord. Und ich fand auch die Kussszene echt richtig gut. Das war richtig geil, ja. Aber vielleicht sollten wir zurückkehren zu The Place Beyond the Pines. Ja, sag doch mal. Wie ich drauf gestoßen bin, ist, dass ich einfach Bock hatte, nach Feierabend einen Film zu gucken. Und durch Zufall, der einfach schon in eine Sneak Preview reinschauen konnte. Und es klang halt irgendwie cool, obwohl, wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, dass der Klappentext für mich halt auch irreführend war und ich auch so ein Drive 2 erwartet hatte. Ja. Und dann aber positiv überrascht wurde von dem, was da halt eigentlich kam. So. Ja. Genau, das war auch ein Grund, warum ich mir den angeguckt habe. Auch ich kenne Ryan Gosling auch nur von Drive, also ich habe auch keine anderen Filme mit dem gesehen. Und dachte aber schon, bevor ich den gesehen habe, ein bisschen darüber nach, ob das jetzt wirklich so gut sein kann, weil, ja, wie man sich irgendwie von dem Trailer schon denken konnte, der sehr nah an Drive ist, vermeintlich am Anfang, bis man den Film gesehen hat. Weil da sind ja sehr viele Ähnlichkeiten. Zum Beispiel ist Ryan Gosling eben im Place Beyond the Pines jetzt auch Stuntfahrer, was er ja auch in Drive ist, in Drive für Filmproduktion, ne? Genau. Und Place Beyond the Pines auf dem Rummel. Und fängt dann auch an, in einer Autowerkstatt zu arbeiten, was um da halt ein bisschen Kohle zu machen. Und ist auch so ein Raubüberfall, so ein Bankraub, ist auch im Film mit drin. Und man denkt eigentlich die ganze Zeit, okay, krass, das wird jetzt einfach genauso wie Drive. Ist dann aber letzten Endes gar nicht so. Also hat da eine ganz schöne Wendung, die man aber echt am Anfang nicht spoilern kann. Aber ja, aber das fand ich dann eben zum Beispiel schade im Vergleich zu Drive bei Place Beyond the Pines, dass dieses nicht sprechen von allen Charakteren ja im Grunde genommen und diese nonverbale Kommunikation, die hat funktioniert, aber man hat irgendwie nicht so einen guten Zugang zu den Charakteren bekommen und es gab auch keine Erklärung, was auch wiederum bei Drive ja irgendwie ganz cool war und auch gewirkt hat und was mir aber irgendwie bei Place Beyond the Pines ein bisschen den Spaß an der Story genommen hat. Was ist denn genau die Story? Das ist jetzt natürlich ein Kunststück, das zu beschreiben, ohne genau zu erklären, worum es geht, aber was ist denn, wer von euch hat denn Lust, mal zu sagen, worum es denn geht in dem Film eigentlich? Worauf man sich gefasst machen muss? Ja. Also wir können ja mal sagen, dass der eigentlich so in drei Teile gesplittet ist, ohne genau zu sagen, wie die Teile zusammenhängen. Ja. Und die Hauptgeschichte, da gibt es ja eigentlich zwei Hauptpersonen, einmal Ryan Gosling und dann Bradley Cooper. Ryan Gosling ist eben dieser Stunt-Motorradfahrer und ist... arbeitet beim Rummel, beim Karneval und Kirmes, sag's doch. Ja, auf der Kirmes, genau das wollte ich sagen. Nicht Karneval, ist auch was ganz anderes. Und zieht eben von Stadt zu Stadt, ist blondierter, zu tätowierter Typ, so ein bisschen, ja weiß ich nicht, wie beschreibt man eigentlich so, wie der ist? Ich finde, der ist nämlich auf eine Art ganz gut getroffen. Der ist natürlich ein bisschen überzeichnet und also krass sexy und cool dargestellt, finde ich so. Also irgendwie, da haben sie echt so alle Klischees so erfüllt, aber gleichzeitig wirkt der relativ authentisch, dass er wirklich auch so sein könnte, finde ich so. Also, ich finde gar nicht, dass blondierten Asi-Haaren. Es ist schon darauf angelegt, glaube ich, dass er auf jeden Fall irgendwie sexy wirkt und dass es so rüberkommt, dass man ihn irgendwie interessant findet, aber gleichzeitig hat die Figur ja schon diesen Bruch, dass er irgendwie wie so ein bisschen verlorener Junge wirkt. Er kommt ja irgendwie auch in dieser Anfangsszene so als Letzter in den Ring quasi rein und er kommuniziert mit diesen Menschen von dem Rummel, unter denen er ja offenbar lebt und arbeitet, auch überhaupt nicht. Er wirkt die ganze Zeit so total isoliert und irgendwie so, dass man fast Mitleid für ihn empfindet. Er wirkt gar nicht wie dieser harte Kerl, nachdem er erstmal aussieht. Ich finde vor allem, das ist eine saustarke Szene und ich liebe das in jedem Film, wenn es eine lange, geile Szene ohne Schnitt gibt. Und das ist genau da so. Ja, die erste Szene des Films ist ja quasi, dass er dann noch in seinem kleinen Trailer irgendwie steht. Und Messer da rumspielt irgendwie. Genau, stimmt, mit so einem Klappmesser irgendwie rumspielt. Und dann quasi ohne Shirt einfach rausgeht und oben ohne über diesen Rummel läuft und von hinten die Kamera ihm folgt. Er sich dann das T-Shirt anzieht, dann so eine coole Jacke. Übrigens fand ich auch Überschneidung zu Drive. Ja, dass er sich halt erstmal so eine coole Jacke überzieht. Und dann eben, und das finde ich eigentlich echt krass, wie sie das gedreht haben, weil er geht dann ja in diese Manege rein und da haben die so eine riesige... Kugel aus so Metallgittern gebaut. Das kennt man ja auch irgendwie so von, ich habe es noch nie live gesehen, so, aber dass quasi so ein Motorradfahrer in diesen Kugeln auf der Innenwand der Kugel halt so rumfahren und so quasi dann... Auch mehrere in einer Kugel. Genau, da sind es ja drei irgendwie und die dann alle reingehen. Und da ist der Schnitt so ganz subtil gesetzt. Also die Kamera schwingt einmal so ein bisschen nach unten. Also und dann, weil, also ich glaube nicht, dass Ryan Gosling jetzt für diesen Film gelernt hat, wie man das wirklich macht. Das werden schon wenig Stunt-Leute sein, die das machen. Aber das ist auch super gut gemacht, wie er dann halt fährt. Und dann fängt er die richtige Story quasi an. Dann kommt nämlich Romina, das ist so eine alte, ja, so ein Fling von ihm, wie heißt das auf so eine Liebschaft? Ich glaube, vor einem Jahr. Aber ich finde, das wird nicht so klar, wer Romina eigentlich ist und wie lange die sich wirklich schon kennen. Und es fällt ja auch eigentlich, also es gibt keinen einzigen Kuss. Ja, aber die kennen sich doch. Also ich habe so verstanden, vor einem Jahr war der da schon mal mit der Kirmes und dann hatten die was, hatten die Sex und dann ist er wieder abgehauen. Ja. Aber er kann sich noch an sie erinnern. Sie macht doch so diesen Witz, dass er sie irgendwie sagt, so, weißt du noch, wie ich heiße? Und dann sagt er irgendwie, ja, du heißt Romina und ich habe dich mal Row genannt. Also irgendwie, das scheinbar so wichtig war sie wohl, dass er das noch weiß. Und dann findet er eben raus, dass sie ein Kind hat, ne? Und dass es auch sein Sohn ist, aber sie lebt mit einem anderen Mann. Genau, das ist ja gerade dann, mit Kofi zusammen in dessen Haus. Ja. Ja, das reicht eigentlich auch für den Anfang. Genau, und dann muss er halt irgendwie, also er versucht halt, also das Wichtige ist vielleicht noch zu sagen, das wollte er auch nicht, dass er wirklich der Anfang des Films, aber dass er dann eben aus diesem Zirkus austritt da oder den Kimmel oder was auch immer und jetzt in dieses Kaff zieht und versucht eben da jetzt für seine Familie zu sorgen. Und das scheint irgendwie seine große Motivation zu sein, aber sie will ihn da eigentlich, am Anfang denkt man, sie will ihn da sehr doll auch drin haben, aber dann merkt man eigentlich so, er kann da doch nicht so richtig mitmachen, weil sie eben doch eine Beziehung hatten und eigentlich jetzt ein eigenes Leben. Und wer ist die zweite? Was ist mit Bradley Cooper? Der ist quasi die zweite Hauptperson. Der ist im Prinzip ein junger, ehrgeiziger Polizist, der Jura studiert hat. Ich frage mich halt, warum er dann Streifenpolizist geworden ist, aber irgendwie ist es so. Weil er sagt in so einer Rede, dass er Streifenpolizist geworden ist, weil er wirklich das Verbrechen, glaube ich, bekämpfen wollte. Oder genau. So vor Ort, so fighting crime on the streets ungefähr. Ja, genau, weil sowas, sein Vater sein großes Vorbild war als Richter und gerechter Mensch und er quasi dieses Recht direkt unter den Menschen umsetzen will. Ja, gut. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, über den Teil, der, sag ich mal, zu reden, oder den zweiten Teil quasi des Films, sag ich mal, ohne jetzt großartig zu spoilern irgendwie, ne? Ja, gut, das ist, ja. Weil ich sag mal, das schneidet sich ja schon direkt, er ist halt junger, ehrgeiziger Polizist und, mit hohem, sag ich mal, Gerechtigkeitsanspruch an seine Umwelt und überhaupt, und hat er doch einen Anspruch an sich, moralische Anspruch an sich und seine Arbeit. Der irgendwie ein bisschen verloren geht und sich auch, also auflöst, für mich zumindest ziemlich in Frage gestellt wird, zu seiner Beziehung zu seinem Sohn, die dann durch so gewisse Ereignisse in seinem Leben halt zwar beeinflusst ist, aber also seinem Sohn gegenüber ist er ja moralisch, sage ich mal, sehr viel niedriger als gegenüber dem Recht, was er auf der Straße vertritt. Genau, und er setzt sich ja dann quasi in einem Fall eben so ein bisschen über die geltende Ordnung hinweg oder macht was nicht okay ist und hat dann so ein bisschen mit den Folgen zu kämpfen. Das kann man halt jetzt nicht genau sagen, was es ist. Und dann merkt man eben, dass dieses ganze Polizeirevier, an dem er arbeitet, ziemlich von Korruption durchzogen ist und er ja irgendwie das Gefühl, dass er dagegen was machen muss und struggelt, genau. Und der dritte Teil quasi, den kann man wirklich, da kann man eigentlich gar nichts von sagen, was da wirklich passiert, aber der bezieht sich nochmal auf andere Charaktere, die dann diesen Urkonflikt, der da irgendwie sich aufbaut in den ersten beiden Teilen, am Ende so ein bisschen auflöst. Und dann könnten wir jetzt vielleicht einfach tatsächlich schon mal drüber springen und sagen, wie wir den Film fanden und ob wir den erstmal empfehlen würden für Leute, die jetzt sich das... Wir haben eine riesengroße Zuhörerschaft, das hören sich jetzt natürlich erstmal 50.000 Leute an, die den ersten Teil hören, dann ins Kino fahren. Wir sind ja schon eine meinungsbildende Institution, ja. Das ist schon richtig. Ja. Und ich würde sagen, ich fand The Place Beyond the Pines gut, während ich den gesehen habe. Also ich war da gut unterhalten. Ich hatte dein Review auf Dr. Peng ja schon gelesen, Dr. Loco. Und ja, war gehypt, hatte Lust, den zu gucken. Da meintest du ja auch, du wolltest irgendwie nicht, dass der Film vorbeigeht. Du warst gut unterhalten, fandst ihn aber auch zu lang. Und das Gefühl hatte ich auch. Ja. Also ich dachte auch zwischendurch so, ja, jetzt muss es jetzt so lang sein und so weiter. Aber ich fand es gut, ich fand es stark, dass der Film eben einen ja, großen Twist irgendwie in der Mitte des Filmes vorweist, der tatsächlich interessant ist und dem Film nochmal eine ganz andere Richtung gibt. Aber letzten Endes, muss ich sagen, fand ich die Charakterdarstellung und die wirkliche Geschichte ein bisschen erzwungen und nicht unendlich interessant. Also im Nachhinein kann ich nicht wirklich sagen, was mir der Film jetzt gegeben hat. Für so eine Milieustudie fand ich den, vielleicht ging er mir zu wenig ins Detail, glaube ich. Ja. Und hatte so ein bisschen zu viele Geschichten. Und für so einen super spannenden Film, weiß ich auch nicht, also war da gab's irgendwas auch zu wenig Details. Gefehlt irgendwie. Aber ich würde den trotzdem empfehlen, also man kann den gut gucken, würde ich sagen. Also geht da nicht raus und denkt sich, was für ein Scheiß, aber irgendwie so ein Film, der so ein bisschen zerfasert, finde ich, wenn man sich da so mal länger drüber Gedanken macht und sich überlegt, so was habe ich da jetzt eigentlich mitgebracht. Das Kurios ist ja, es ist jetzt halt scheiße, wenn man halt nicht spoilern kann, dann kann man nicht so richtig, weil ich würde jetzt schon, weil natürlich bietet er das alles, was du gesagt hast, bietet der Film auch nicht, aber ich meine, es geht halt um was anderes. So, ja. Es geht halt um das Verhältnis so ein bisschen, meiner Meinung nach, absolut zwischen Vater und Sohn, ja. Die Bedeutung von Vorbildern, die, Determination, unabhängig davon, ob ich vielleicht sogar möglicherweise gar kein Vorbild habe, trotzdem aber das am Ende, dem am Ende aber gerechter werde, also dem Vorbild, das ich nicht habe, was ich aber genetisch quasi ja habe, ja. Was jemand anders aber quasi nicht schafft, der mein lebendes Vorbild hat. Okay. So, und das ist so ein bisschen der Punkt für mich. Ja, aber das fand ich halt irgendwie genau, wie jetzt Christian auch gerade gesagt hat, so ein bisschen platt eingefädelt. Also gerade mit diesem genetischen Vorbild. Ich hatte auch das Gefühl, dass es darum geht eigentlich um Vorbildrollen und um Vater-Sohn-Beziehungen oder überhaupt um so familiäre Bande haben oder eben auch nicht haben und was das mit Menschen macht. Aber was auch in familiären Banden eben mit Menschen passieren kann, wie jetzt ja dann der Sohn von Bradley Cooper, an dem man das sieht. aber ich finde, dass der Film das auf eine ziemlich verquere Weise gemacht hat und dass eben gerade durch diesen Anfang und durch Ryan Gosling als Stuntfahrer und seine Beziehung zu Eva Mendes, das und dann diese anderen beiden Teile da hinten dran, das war für mich irgendwie unschlüssig. Ich hatte total doll das Gefühl, dass es extrem zusammenkonstruiert war und diese drei Teile nicht gut ineinander übergegangen sind und dass man sich sehr leicht gemacht hat mit diesen Überblenden 15 Jahre später und solche Sachen. Mhm. Ja, man kann ja, kann ich ja rausschneiden, falls ihr findet, dass man das nicht sagen sollte, aber man kann schon sagen, dass es eben noch weitergeht um die Söhne von Bradley Cooper und Ryan Gosling eben und wie die quasi mit den Geschichten ihrer Väter und deren Rollen, die die hatten, genau, irgendwie umgehen können. Also quasi der eine, der den Vater hatte, als der irgendwie in so einem korrupten Polizeirevier war und dann aufsteigt, und der andere, der eben diesen trostlosen Stuntfahrer hat, der quasi, haben wir noch gar nicht gesagt, aber das kann man auf jeden Fall sagen, es geht halt darum, dass er für seine Familie sorgen will und dann dazu übergeht, Banken auszurauben, eben mit diesem Mechaniker. Und also das würde ich sagen, kann man schon noch erzählen, wie das dann ausgeht, ist eine andere Frage, aber und darum geht es eben, das versucht das am Ende so ein bisschen zusammenzuschnüren, und ich fand eben, was ich so ein bisschen unschlüssig finde, ist, warum man sich jetzt gerade auf diese beiden Charaktere konzentriert, Bradley Cooper und Ryan Gosling, und warum dann deren Söhne quasi auch so ins Licht gerückt werden. Aber es ist eben quasi tatsächlich schwierig, darüber zu reden, was jetzt ein bisschen nervig ist, wenn wir die ganze Zeit sagen, dass man über Sachen nicht reden kann. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, man kann sich den Film angucken, ist gut unterhalten und auch sieht eben nochmal so ein anderes Bild. Und das ist ein relativ unkonventioneller Film, finde ich trotzdem noch. Also er versucht natürlich so ein bisschen was vom Hype von Drive abzugraben, aber geht dann doch in eine andere Richtung. Und ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass man es krass bereuen wird, wenn man ein Fan von Drive war. Und aber dass man ja auch nicht genau das Gleiche geboten kriegt. Nee, auf keinen Fall. Ich finde es schon krass anders als Drive. Und wenn man was erwartet wie Drive, dann braucht man sich den auch nicht angucken. Wenn man einfach Lust hat auf einen interessanten Film und auf was relativ Unerwartetes, dann schon. Aber mir hat der Film jetzt, muss ich sagen, auch keinen Spaß gemacht wie euch. Und ich habe mich auch nicht gut unterhalten gefühlt, sondern es war eher so, alle paar Minuten habe ich mir so gedacht, kommt jetzt auch mal irgendwas, wo man irgendwie aus dieser wirklichen Abfuck-Atmosphäre, die, finde ich, in dem Film richtig doll produziert wurde, egal in welcher sozialen Klasse man sich gerade bewegt hat, kommt man aus der jetzt auch mal raus? Gibt es auch irgendeine Erleichterung? Oder ist das jetzt das besonders lebensnahe an dem Film, dass man irgendwie die ganze Zeit nur sieht, wie es Leuten schlecht geht, aber wirklich nonstop? Das fand ich irgendwie schwierig. Ich fand ganz schön, dass Ryan Gosling ab und zu mal gelacht hat und es mal ein paar lustige Momente gab. Ja. Ich fand, die gab es halt im Drive nicht. Und das fand ich echt wirklich, diese lustigste Szene ist wirklich, wo er mit dem, also meiner Meinung nach, wo neben der Eiscreme-Sache vielleicht noch, wo er mit diesem Mechaniker-Typ da ist und die halt gerade am Feiern sind, und Ryan Gosling hat so eine Fluppe im Mund und nimmt den Hund von dem Mechaniker so bei den Vorderpfoten hoch und tanzt dann halt so mit dem und hat so ein bisschen den Mund verschmitzt offen und lächelt und tanzt halt mit diesem Hund, und im Hintergrund kommt so coole Partymusik und man denkt sich irgendwie so, ja geil, die Szene war auch ein bisschen zu lang, fand ich so, und ich glaube, die war extra so lang, weil die irgendwie gemerkt haben, es funktioniert gerade gut und es sieht irgendwie lustig aus, und da habe ich echt groß gefeiert. Also da fand ich den Humor ganz cool gesetzt an dem Film an so ein paar Stellen, aber am Ende geht er eben ein bisschen vorbei. Aber eben weil auch der Charakter von Ryan Gosling oder dieser Luke halt im Film war, aber einfach auch cool, weil an sich hat er schon, finde ich, eine ziemliche starke Melancholie ausgestrahlt, aber hat er trotzdem mal dieses jünglinghaft naive, sage ich mal, was ich wieder total geil fand oder halt total cool und sympathisch eben auch. Also wie er sich dann auch fotografieren lässt mit seiner Familie, wie er mit dem Hund spielt und überhaupt, das fand ich schon cool. Das gefiel mir gut. Und ich weiß auch nicht, also diese Charaktere von Ryan Gosling, scheinbar, ich finde, der ist eben sehr ähnlich wie der von Drive. Die haben alle so das Herz am rechten Fleck, sind sehr ruhig und sind äußerlich halt so abgeklärt und cool aus. Und ich weiß immer gar nicht so richtig, ob man sich mit denen identifizieren kann oder nicht, oder ob das einfach so eine neue Art Ryan Gosling hält ist irgendwie. Das ist jetzt nicht Vin Diesel, der dann auch noch coole Sprüche nebenbei macht, aber irgendwie, ich kann immer nicht so gut nachvollziehen, dass es so Leute sind, die so am Rand der Gesellschaft sind, eigentlich so ein bisschen Outlaws sind, und vielleicht zum Beispiel ist der Kettenraucher und ist total zugetaggt, ist mir dafür aber fast noch so zu ruhig und zu wenig assi. Ich finde halt schon auch einfach, dass der Charakter nicht echt ist. Ja, genau. Das ist schon für mich der Punkt. Ey, man kann sich halt mit ihm identifizieren, aber solche Leute gibt es nicht. Das finde ich ja auch so ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Das weiß ich nicht, aber ich finde, dass er total hilflos wirkt. Also so gerade auf dieser sozialen Ebene. Er weiß ja überhaupt nicht, wie er richtig kommunizieren soll oder wie er irgendwie ausdrücken soll, wie er was empfindet, auch als er dann mit Eva Mendes alias Romina dann spricht und sagt, man, ich will mich aber um dich kümmern und für meine kleine Familie sorgen. Das kann er überhaupt nicht emotional rüberbringen, sondern er sagt es irgendwie und lässt sich dann aber total schnell ja davon einschüchtern, dass sie sagt, ja, aber Mann, wie stellst du dir das vor? Ja. Da sagt er ja sofort, why are you talking down to me? Ja, ja. Warum sprichst du irgendwie so überheblich mit mir? Ja. Obwohl sie das wirklich nur als Frage gemeint hat. Und er ist auch irgendwie so ein bisschen von der Realität weg, ja, was ja dann auch zu dem Turn führt. Er sagt ja im Prinzip kurz auch indirekt, dass er selber eine verkackte Kindheit hat, so, ja. Oder? Weil er halt, er meint, er sagt ja konkret, er hatte selber keinen Vater und irgendwie, und guck mal, was aus mir ja. geworden ist. Also das ist dann natürlich so ein bisschen dann auch, dann weiß man da natürlich nicht, aber so der Blick in die Zukunft, ja. ne, dritter Teil, da hat dann jemand einen Vater gehabt und ja, gut, man sieht dann, was aus ihm geworden ist, dass die Tatsache, dass ein Vater sein, reicht halt eben auch nicht zum guten Menschen. So können wir aber eigentlich auch überleiten. Finde ich auch, ich will noch sagen, dass ich auf jeden Fall finde, dass der Charakter von Ryan Gosling in dieser Eiscreme-Szene ganz lustig zeigt, eigentlich, wo er mit Romina redet und fragt, ob das Baby, das er ja nicht kennt quasi, sie hat sie ja ein Jahr nicht gesehen, wusste nicht, dass er ein Kind mit ihr hatte, und das schon mal Eiscreme gegessen hat. Und sie sagt halt so, ja, nee, er hat es nicht. Und dann sagt er, was, warum hast du denn noch kein Eiscreme gegeben? Und dann sagt, ja, haben wir irgendwie nicht dran gedacht bis jetzt oder sowas. Und dann sagt er halt, ja, ich würde halt gerne dem Eis kaufen und sehen, wie es das ist, weil ich sehen will, wie das ist, wenn halt mein Sohn zum ersten Mal Eis isst. Ja. Und ja, da zeigt sich irgendwie so eine Fürsorge, aber gleichzeitig auch so eine Dullihaftigkeit von diesem Charakter. Ja. Also weiß ich nicht, das finde ich gerade, das zeigt es irgendwie so ganz gut, von wie man kann das voll nachvollziehen, finde ich. Der war jetzt nicht dabei, wie das Kind aufwächst und der will irgendwie sowas sehen und Eis ist halt geil und keine Ahnung, aber es ist auch so ein totales halt Low-Level- Lebensding, was man halt so machen kann, so wegen so, jetzt kriegst du jetzt Eis, anstatt sich über irgendwelche wichtigen Sachen Gedanken zu machen, so, da sieht man so ein bisschen, der hat irgendwie, der will dafür sorgen, aber ist gleichzeitig halt, denkt er nicht weit in die Zukunft oder sowas, was sich auch so ein bisschen an dieser Bankraub-Idee irgendwie zeigt. Auch die Frage ist, ob das irgendwie so sinnvoll ist. Er wollte ja auch, er wird ja dazu eigentlich angestachelt von selbst, hätte er das überhaupt nicht gemacht, sondern er trifft ja, nachdem er schon seinen Motorrad-Stuntman-Job gekündigt hat, beim Fahren durch den Wald eben diesen Automechaniker, der ihm dann, nachdem er da eine Zeit lang gearbeitet hat, sagt, er hat selbst schon mal vor einigen Jahren irgendwie 3-4 Mal eine Bank ausgeraubt und ihm quasi den Trick verrät, der dahinter steckt, dass er immer noch auf freiem Fuß ist, dass man das eben einfach nur nicht zu oft und nicht zu heftig machen soll und ihm sogar ja dann eben Tipps gibt, wie man das eigentlich sanft und zurückhaltend macht, woran sich Ryan Gosling auch überhaupt nicht hält. Und erst will er das nicht. Also Ryan Gosling widerspricht dem erst und sagt, you can fuck off, und geht weg. Und dann die nächste Szene ist aber, wie sie den... Ja gut, weil er halt realisiert, ne, weil er sagt ja immer, er will für seine Familie sorgen, aber ich glaube, das sagt ihm dieser Mechaniker ja auch immer wieder. Und so, weißt du, du hast einfach nichts. Du kannst halt irgendwie scheiß irgendwo bei Burger King rumstehen, aber das wird halt irgendwie nicht reichen. Du kannst halt nichts tun. So, und das ist ja im Prinzip die Ausweglosigkeit, vermeintliche, die ihn dann natürlich dann da reintreibt. Und er ist natürlich auch einfach dann am Ende auch einfach nicht schlau genug und meint halt, dann blieb ihm nur die Kriminalität. So. Ja. So, muss man ja auch einfach sagen. Das ist ja auch dann sozusagen, in gewisser Weise wählt er den geringsten Widerstand, weil er auch einfach zu bisschen zu Panne ist, einfach meine ich. Ja, stimmt, finde ich auch klar. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass er zu dumm ist, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass er zu hilflos ist. Ich finde nicht, dass er dargestellt wird als jemand, der überhaupt kein Hirn hat und jetzt immer nur der Draufschläger ist, sondern als jemand, der irgendwie niemals gesehen hat, wie es anders gehen könnte. Ja, das ist richtig. Und jetzt kriegt er einmal einen Weg geboten, wie er irgendwie Geld bekommen kann und denkt, ah, fuck, okay, dann muss ich das jetzt machen. Dann halt merkt er, dass das irgendwie läuft und dass er Romina damit... Ja, das ist für mich halt Lebensdummheit. Ich meine auch nicht, dass er als Mensch oder dass er selber wirklich doof ist oder nicht schlau, aber ich glaube halt eben, das ist halt für mich Lebensdoofheit. So, aber irgendwo. Ja. Weil offensichtlich bringt ihm das dann ja nichts. Ja. Wollen wir übergehen, dazu, komplett alles zu verraten, was im Film passiert, und dann nochmal weiter drüber zu reden? Ja. Okay, dann spiele ich jetzt wahrscheinlich irgendwie so den zweiten Teil vom Trailer ein oder sowas, der wahrscheinlich, wo der erste Teil wahrscheinlich schon kam. Tom, it's for me. I'm still his father. I can give him stuff. This is our problem and I'm bringing it to your attention because that's what I should do. I want to do 2 in 1 day. Yeah, get up. I'm not gonna let you bring it down. If you ride like lightning, you're gonna crash like thunder. The Place Beyond the Pines in cinemas April 12th. Also, Ryan Gosling stirbt. Genau, wir sind jetzt quasi im Spoiler-Teil. Das ist ungefähr in einer halben Stunde. Also. Genau, und der krasseste Punkt ist natürlich, dass deswegen ist es uns auch schwer gefallen, glaube ich, das zu erklären. So werden ja auch Bradley Cooper und Ryan Gosling erst überhaupt verknüpft. Wir sehen Ryan Gosling, der die ganze Zeit die Banken ausraubt. Und dann eben einmal ist halt alleine quasi eine Bank ausraubt, weil der Mechaniker nicht mitmachen will, und dann alleine mit dem Motorrad wegfährt, die ganze Zeit vor der Polizei auf der Flucht ist. eine ganz coole Verfolgungsszene eigentlich, wenn ich die ganz richtig gut gedreht cool, ist. Ja. Also die ist so schön aus dem Polizeiauto raus, irgendwie, man ist da so richtig drin, sind auch nicht so super viel Stunts oder sowas, man kann richtig nachvollziehen, wie er da wegfährt. Und auf jeden Fall versteckt er sich dann in einem Haus und dann wird eigentlich erst der Charakter von Bradley Cooper überhaupt eingeführt. Ja, während dieser Verfolgungsjagd im Prinzip dann, ne? Ja. Und der ist auch noch nicht lange dabei, so ein Jahr oder sowas ist der jetzt, so Rookie Cop, glaube ich. Genau, ja. Und verfolgt ihn dann in das Haus und Ryan Gosling verschanzt sich im obersten Zimmer, Bradley Cooper rennt rein und dann sieht ihn und schießt auf Ryan Gosling. Er rennt nicht rein, er klopft erst an die Tür und versucht die aufzumachen. Das ist nämlich das Wichtige, was nachher dann ja auch im Justizprozess um Bradley Cooper eine Rolle spielt. Ob er gesagt hat, open the door und ob er gesagt hat, lay down, hands on the floor. Ja. Und also er klopft schon an und sagt, open the door, ob er ihn irgendwie anweist, sich hinzulegen, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Macht er, glaube ich, nicht. Der probiert auch nicht, ob die Tür offen ist. Also er rennt, glaube ich, die Tür ein. Es ging darum, wegen des Hauses, der Haustür, da haben sie ihn, glaube ich, gefragt, ob er sich angekündigt hat, dass er quasi Polizist ist. Das war, glaube ich, der Key. Ja, genau, das muss man, glaube ich, machen. Und er rennt ja schon rein und dann sieht er, dass Ryan Gosling eine Waffe in der Hand hat, glaube ich, ne? Und, schießt ihn sofort ab. Ryan Gosling fällt aus dem Fenster raus, ist tot, schießt aber vorher... Also fällt noch nicht raus, sondern schießt vorher dann Bradley Cooper in die Schulter oder wohin? Ins Bein. Ja, ins Bein. Egal, ja. Genau. Und dann ist halt, merkt man halt, okay, Bradley Cooper, der Polizist, hat zuerst geschossen, was eben nicht okay ist. Und ist aber für den Zuschauer eigentlich ein starker Punkt. Und man glaubt das eigentlich gar nicht richtig, finde ich, wenn man das sieht. Und du siehst dann halt Ryan Gosling, wie er auf die Straße gefallen ist und offensichtlich tot ist. Also man weiß es natürlich nicht, wenn so 10 Minuten lang dachte ich noch, okay, vielleicht kommt da noch was raus, bis dann im Krankenhaus gesagt wird, nee, der andere ist tot. Ja. Und merkt man so, dass es wie in wenigen Filmen die Hauptperson des Films gestorben ist und jetzt mit einer komplett anderen Person weitergeht. Ja. Und da, finde ich, ist es auch ein bisschen schwierig für den Film, weil man, man den jetzt geguckt hat, um nur Ryan Gosling zu sehen, der Sachen macht, dann ist es halt blöd, weil man dann auf einmal sich mit einem neuen Hauptcharakter so konfrontiert sieht, den man irgendwie abkaufen muss. Zumal ich fand dann auch, das Tempo wurde halt auch mal rausgenommen. Und das war man auf einmal gefühlt so ein bisschen wie in so einem Drama, so à la Gone Baby Gone, so fand ich von der Erzählgeschwindigkeit her und von der Mood insgesamt. Ja, es war halt auf einmal wirklich was anderes. Und da musste ich auch erstmal reinkommen. Ich fand es halt auch erstmal total kacke und irgendwie, wie gesagt, ich fand halt auch einfach, dass Bradley Cooper unrasiert einfach komisch aussieht. Und, das ist halt natürlich ein unzulässiges irgendwie Argument, aber eigentlich, nee, war halt schon so. Und aber irgendwie fand ich, da habe ich dann trotzdem reingefunden und fand das dann auch cool. Ich fand es dann auch irgendwie, mir gefiel das dann trotzdem, was dann da passiert ist irgendwie. Also ich fand das auch nervig. Ich finde es also an sich einen coolen Turn, dass der Hauptcharakter irgendwie stirbt. Das war jetzt irgendwie so à la Hitchcock hier nach 15 Minuten in der Badewanne abgestochen. Aber irgendwie hat es seine Wirkung für mich so ein bisschen verfehlt, eben genau, weil die gesamte Filmstimmung komplett sich geändert hat und man plötzlich in einem Film war, den man gar nicht gucken wollte. Ja. Ich meine, sowas passiert einem ja oft. Also die Trailer verraten ja seltenst eigentlich, wie der Film wirklich ist. Aber es war einfach nicht die, auch überhaupt nicht die Art Film und überhaupt nicht die Art Ryan Gosling, die man irgendwie weiter erleben wollte. Es war plötzlich kein Actionfilm mehr, es hatte plötzlich nichts mehr mit Bankraub zu tun, plötzlich hatte man irgendwie mit einem kleinbürgerlichen Familiendrama auf irgendeiner Polizeistation zu tun und das hat mich irgendwie genervt. So. Also darauf hatte ich keine Lust. Ja, ich glaube, das wird auch vielen Leuten so gegangen sein, die wird das richtig sauber aufgestoßen sein. Und viele werden sagen, da war der Film halt scheiße und langweilig und es wechselt ja auch wirklich die ganze Stimmung, ne? Weil am Anfang ist der Film, finde ich, sehr klar emotional irgendwie erzählt. Man weiß genau, wer es macht, was. So, er raubt die Banken aus und seine Familie. Es ist ja auch so romantisch, wie er mit seinem Motorrad da durch diesen Wald prescht da irgendwie und dann auch dieser Spruch kommt, der dann irgendwie dann irgendwann von diesem Mechaniker, if you ride like lightning, irgendwie you're gonna crash like thunder. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, das hat so was Geiles, so was, so eine Wildheit auch. Dieser geile Ryan Gosling irgendwie mit seinem scheiß Motorrad. Und das ist einfach so eins irgendwie, wie er auf dieser Klippe steht, in diesem Kack-Moped da irgendwie. Das ist schon einfach geil. Und das ist halt alles weg. Auf einmal ist das wirklich so ein graues, kleinbürgerliches irgendwas, weiß der Geier, Studie. Und ja, das ist. Und die wird ja quasi davon noch getoppt, dass der dritte Teil des Films dann 15 Jahre später spielt. Und du quasi den Sohn von Ryan Gosling und den Sohn von Bradley Cooper siehst, die jetzt beide Teenager sind. Und sich zufällig eben in der Cafeteria der Schule kennenlernen und dann irgendwie versuchen, Drogen zu kaufen, hochgenommen zu werden, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es quasi am Ende um den Konflikt, dass der Sohn von quasi Ryan Gosling rausfindet, dass eben der Bradley Cooper seinen Vater getötet hat und um diese Konfrontation. Da geht es jetzt, finde ich, wir müssen ja auch nicht die ganze Story des Films irgendwie erklären, Aber können wir natürlich machen. Wir können natürlich jetzt alles spoilern, wie wir wollen. Ich fand halt, das ist so ein bisschen mein größtes Problem mit dem Film, ich fand die Schauspieler super, die Kinder gespielt haben. Ich fand den Konflikt ein bisschen konstruiert, also spätestens bei der Szene, wo die beiden sich jetzt zufällig in der Mensa treffen und dann halt rumhängen. Und dann habe ich nicht ganz verstanden, warum der Sohn von Ryan Gosling dieses Gefühl verspürt, den anderen zu töten, also Bradley Cooper umzubringen. Weil er hat ja scheinbar schon mal mitbekommen, sein Vater war mal so ein Stuntfahrer, das war ein Krimineller, der hat eine Bank ausgeraubt und wurde dann von einem Polizisten getötet. Und ich fand es nicht hundertprozentig nachvollziehbar, wenn ich meinen Vater nicht kenne und ich denke, dass der ein Krimineller ist, warum gehe ich so weit und versuche dann, diesen Mörder umzubringen? Also einerseits kann man es natürlich nachvollziehen, ist halt dein Vater und der hat dich halt um deine Kindheit gebracht, dieser Typ. Andererseits ist er ja bei diesem Kofi aufgewachsen. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Das ist ja so, ich weiß auch nicht ganz, was der Punkt des Films eigentlich überhaupt ist. Ja, das ist ja im Prinzip, man hat zwei Söhne. Von dem einen wurde der Vater umgebracht. Dann war er ja quasi sein Rollen, wie heißt es? Dingens war ja dann... Role Model. Wurde er dann quasi... Ryan Gosling war tot, wurde ja quasi dieser Kofi, der ja wiederum der Caring-Typ ist, der so einfach so, he takes care of his family. Ja. Das scheint aber nichts gebracht zu haben. Am Ende ist er einfach auch nur ein wilder, ungestümer Jugendlicher, der halt offensichtlich die falsche Entscheidung trifft, aus irgendeiner Emotionalität heraus. So, und dagegenüber war ja im Prinzip der Sohn des erfolgreichen Rechtsanwaltspolizisten, der quasi ein perfektes Role Model hat, sage ich mal so auf eine Weise, aber dem das aber auch nichts bringt. Also, und ich weiß aber da nicht, bleibe ich dann immer stehen, ich weiß dann da nicht, wo der Punkt ist. Eigentlich. Aber gekümmert hat sich ja dann Bradley Cooper später nicht mehr. Und das ist ja eigentlich der Turn und der Zusammenhang, der dann auch zwischen den Söhnen besteht. So habe ich das jedenfalls irgendwie gesehen. Also am Anfang, nachdem Bradley Cooper Ryan Gosling erschossen hat, hat er ja ein ziemliches Problem damit und ringt ja moralisch auch mit sich selber. Er kriegt ja von den anderen Polizisten, die dann ohne Durchsuchungsbefehl und Vorankündigung das Haus von Eva Mendes nach diesem angeblichen Bankraubgeld durchsuchen, kriegt er ja den Löwenanteil dieses Geldes und das will er ja nicht. Und das ist ja moralisch also sehr, sehr gut von ihm und er versucht ja dann eben dieses ganze Drama aufzudecken. Und bis dahin hat man ja echt fast Angst um ihn und denkt sich, oh Mann, ja klar, in dieser Situation, wo du dachtest, Ryan Gosling erschießt dich, du hättest nicht reingehen müssen und alles. Das war halt irgendwie, vielleicht wollte er in dem Moment auch den Helden spielen, das ist nicht so ganz klar. Aber dann erschießt er den und ringt damit, will das Geld nicht und ringt auch damit, dass er rausfindet, Ryan Gosling hatte auch diesen einjährigen Sohn. Und dann gibt es ja dieses Ding, dass die Therapeutin auf der Polizei, die ihn fragt, ob er wieder arbeiten kann, ihn eben fragt, ja, wie fühlen sie sich damit mit diesem einjährigen Sohn von dem, den sie umgebracht haben, und ist das der Grund, dass sie ihren eigenen Sohn jetzt gerade irgendwie nicht angucken können oder fällt es ihnen schwer? Und ich habe das Gefühl, dass der Film subtil das fortsetzt. Im Grunde genommen fällt es ihm offenbar das gesamte Leben danach schwer, sich mit seinem eigenen Sohn auseinanderzusetzen. Ja. Er schafft es durch diese Situation ja irgendwie, dass er diese anderen Bullen auffliegen lässt, einen richtig hohen Posten zu bekommen, aber sein Kind vernachlässigt er total und der rutscht dann halt so ein bisschen da rein ab, halt irgendwie. Aber auch da vermisse ich dann aber auch den Punkt eigentlich dann wieder, weil was sagt der Film denn damit? Er zeigt das alles, was wir ja auch genannt haben, aber ich weiß gar nicht, was will er denn sagen eigentlich? Man kann natürlich sagen, irgendwie scheinbar sind ja beide Söhne irgendwie abgefuckt. Ja, sind sie, ja, das ist ja auch der Punkt. Und man kann natürlich irgendwie sagen, also weil es ist ein bisschen seltsam, man, bei dem Sohn von Ryan Gosling, hast du ja schon gesagt, vorhin auf jeden Fall, dass es interessant ist, dass der auch eben so ein Outlaw wird. Der kauft sich dann auch ein Motorrad und verpisst sich und kriegt irgendwie sein Leben auch nicht geschissen. Schon wie sein Vater eigentlich. Weiß man doch gar nicht. Ja, aber es kommt... Ey, obwohl er quasi ja eigentlich ein Role Model hatte, diesen Kofi. Ja, deswegen, das weiß ich halt auch nicht. Das ist so. Warum? Das finde ich total schlüssig trotzdem. Ja, aber warum sind die überhaupt beide so die Abfuck-Kinder? Das frage ich mich auch so ein bisschen. Ist der Ort da so scheiße oder was? Weil, ich meine auch, was ich auch nicht gecheckt habe, warum ist der Sohn von Bradley Cooper, warum spricht er in diesem krassesten, komischen Slang da? Weil er einfach mega Duschbag ist. Ja, also, der ist echt der Mega-Depp, ey. Also, den fand ich aber schauspielerisch super, muss ich sagen. Also, den fand ich schon ein widerlich schmieriger Typ, ja. Aber, also, ich sag mal, rein auf so einer psychologisch-analytischen Ebene könnte man jetzt schon sagen, dass natürlich Eva Mendes verspricht ja Ryan Gosling bei dem letzten Telefonat niemals von ihm zu erzählen, seinem Sohn. Weil offenbar in dieser Sekunde vor Ryan Goslings Tod ruft er ja Eva Mendes an und sagt... ich habe nur eine Bitte an dich, danach werde ich nie wieder was erbitten. Bitte sag meinem Sohn halt, erzähl ihm nichts von mir. Ja. Und das hält sie ja offenbar ein, weil der Sohn weiß nichts von seinem Vater. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz schönes Problem. Also das ist, glaube ich, schon, wäre das für jedes Kind, wenn er überhaupt nichts von seinem Vater weiß und das irgendwie für die Mutter auch immer so ein totes Thema ist, wo sie dann vom Tisch aufsteht und weggeht, dann entsteht ja eine ganz komische Atmosphäre und man weiß irgendwie nicht, woher man kommt. Ich glaube, das ist schon nicht zu unterschätzen, dass man da irgendwie, dass man dann auf jeden Fall klischeemäßig drogenabhängig wird, auf keinen Fall sein Leben auf die Reihe bekommt und dann am Ende alleine wegfahren muss, weiß ich nicht, aber... Ja, eben. Ich fand ganz interessant, dass der Sohn von Ryan Gosling ja weiß ist und seine Mutter aber eine Latina ist und sein Vater ein Afroamerikaner. Und das aber eigentlich nicht angesprochen wird so richtig. Er wird einmal ganz kurz, glaube ich, angesprochen, als, glaube ich, der Sohn von Bradley Cooper zum ersten Mal die Eltern sieht oder irgendwie sowas. Das wird, glaube ich, aber vielleicht ergibt jetzt alles einen Sinn. Aber das finde ich ganz cool. Also ich fand das irgendwie ganz, ganz lustig, dass das so gezeigt wird und irgendwie so klar ist, was vielleicht, dass das irgendwie ein Problem ist, wenn du selber weißt, also auch wenn es umgekehrt wäre, sagen wir, wenn du halt offensichtlich auch äußerlich nicht zu deinen Eltern gehörst. Und dann, das nochmal gar nicht so angesprochen wird, fand ich ganz lustig. Ich würde noch, also wir können darüber auf jeden Fall weiterreden. Eine Sache, auf die ich noch eingehen will, ist, was ist The Place Beyond the Pines und warum heißt der Film so? Weil also, da trifft doch, also ich würde sagen, Ryan Gosling trifft da den Mechaniker am Place Beyond the Pines und er und der Sohn von Ryan Gosling erschießt da nicht, aber stellt da Bradley Cooper. Also das Ding ist halt, dass der Ort, in dem das Spiel heißt, ja Schenectady. Okay. Und das ist halt irgend so ein, was ich weiß, Piglet in Indianerlatein und das heißt halt einfach The Place Beyond the Pines tatsächlich. Okay. Ah. Und warum? Aber warum das so heißt, ich meine halt auch, das ist einfach. Ein pathetischer Titel, um dem Film eine Tiefe zu geben. Ja, der Place Beyond the Pines ist ja dieser Ort, sag ich mal, die Werkstatt des Mechanikers, das sind ja für den Film durchaus relevante Orte. Das sind ja, zumindest als er dann auf den Mechaniker trifft, das ist ja quasi ein zündender Moment. Genauso dann, wie er dann auf eine Weise da mit Bradley Cooper dann im Wald am Ende steht, also der Sohn von Ryan Gosling. Aber genau, und der Sohn kommt ja auch in diese Werkstatt zurück. Genau. Also dann wohl auch an den Place Beyond the Pines. Und befragt dann. Fand ich auch eine schöne Szene eigentlich, als der Sohn den Mechaniker trifft und der so ein bisschen von seinem Vater erzählt und die alte Brille gibt. Die jetzt aussieht wie jetzt so eine Hipster-Rage. Ja, ja. Das ist ein tolles Programm, Aber naja, keine Ahnung. Ja. Und die Szene fand ich auch süß. Die hat einem am meisten Relief gegeben. So endlich hat er irgendwie mal, weil Eva Mendes, die ja eigentlich am Anfang irgendwie noch so ganz straight rüberkommt, die verliert, finde ich, dann so total an Kontur und sitzt irgendwie immer nur noch verzweifelt daneben. Komisch, sie 15 Jahre später, auch ist sie dann so verbraucht, zurechtgemacht irgendwie, so die Haare nicht mehr richtig gemacht, schon weiße Strähnen drin, tiefste Augenringe, vom Leben hart gefickt. Und man fragt sich, warum eigentlich? Weil das Haus, in dem sie da wohnt, ist jetzt nicht der totale Abfuck. Sie hat immer noch den gleichen Typen, der ja offenbar liebevoll bei der Familie geblieben ist. Und dann ist da halt dieser Sohn mit der schlimmen Vatergeschichte, aber irgendwie... Ich glaube, darauf wollten die auch nicht so genau eingehen. Es ging da im Prinzip nur darum, dass die wollten halt irgendeinen Punkt vermitteln oder einen Standpunkt irgendwie da darstellen, halt irgendein Bild schaffen. Da ging es, glaube ich, denen nicht darum, das jetzt besonders authentisch oder da irgendwas zu erklären. Das kann man ankreiden, das kann man... Ja, das ist auch absolut. Das ist der größte Fehler, oder? Dass du dir einerseits denkst, du dir so, ey, okay, es geht jetzt um so zwei Leute irgendwie. Der eine ist Stuntfahrer, der andere ist Cop. Und jetzt wird irgendwie mal gezeigt, was irgendwie aus den Söhnen wird. Aber dafür wirkt es irgendwie nicht so detailliert genug, dass man jetzt wirklich so alle Charaktere versteht und man so denkt, das ist jetzt einfach Leben, so ist einfach eine wahre Geschichte, so war es irgendwie. Aber wenn es halt eine konstruierte Geschichte ist, irgendwas verdeutlichen soll, hätte so ein bisschen mehr noch irgendwie... Genau, für eine konstruierte Geschichte, was bedeuten soll, das ist nämlich genau der Punkt. Deswegen sitzen wir auch hier und zerreißen uns das Maul darüber, was soll das eigentlich? Und das ist genau der Punkt, dazu kommt der Film einfach nicht. Ich habe den Film geguckt, ich fand die Mut geil, ich fand die Bilder cool, aber am Ende war es trotzdem so, da muss ich mich immer noch ein bisschen mit beschäftigen, weil ich habe eigentlich keine Ahnung. So. Genau, das würde ich sagen. Und das ist eigentlich die größte Schwäche des Films. Ich fand den Mut nicht geil, nur in den ersten paar Szenen, weil da hat es echt so diese ganze Ästhetik auch auf diesem Jahrmarkt hat mir auch am besten gefallen, und das war einfach irgendwie cool und wenn es auf der Ebene weitergefahren wäre, wäre es auch kein Problem gewesen, mit ein paar Klischees von Bildern und Charakteren her weiterzugehen, wenn man einfach, sag ich mal, exemplarisch was verdeutlichen will. Aber der Film kann sich nicht so entscheiden und das wird ihm irgendwie zum Verhängnis. Bei manchen Filmen funktioniert das ja. Absolut. Das stimmt, manchmal ist es echt so. Ich glaube, da hat jemand eine richtig coole Idee und hat aber irgendwo... weiß ich nicht. Hat halt nicht so perfekt wie Christopher Nolan eben in manchen Filmen so das Paket so zurechtgeschnürt bekommen, dass man am Ende so... Das ist am Ende so alles so verdichtet. Peng aufhört und man so denkt, fuck, so jetzt check, was du meinst, irgendwie so. Da weiß ich nicht so, dass sich alles und dass sich auch ganz viel vorher andeutet. Ich finde auch so ein bisschen, weiß ich nicht, auch zum Beispiel wie bei Django oder sowas, geht der Film halt, erzählt halt die Geschichten von vorne bis Ende, aber irgendwie weiß man nicht so richtig, konfus. Hätte auch irgendwie anders sein können. Also es musste jetzt nicht irgendwie genau so erzählt werden. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt, den der Film machen will, aber es kommt halt nicht so an. Genau. Es kommt einfach nicht so rüber. Man empfindet es nicht. Und da finde ich es halt auch noch wichtig zu sagen, dass die Musik irgendwie so bei dem Place Beyond the Pines ein bisschen irgendwie ihre Wirkung verfehlt, falls sie die haben soll. Also ich fand die Musik viel zu cheesy und viel zu aufgesetzt. Sie ist zwar relativ subtil gewählt an den meisten Stellen, aber es sind trotzdem irgendwie ein paar Synthi-Streicher dabei. Und in manchen Szenen, finde ich, hätte es viel besser gewirkt, wenn man nur die Schauspieler hätte wirken lassen, weil die waren wirklich gut und auf dem Punkt. Das habe ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt. Es war irgendwie subtil genug gespielt, dass echt was rüberkommen konnte. Aber dann irgendwie die Musik, die dir sagt, boah, eigentlich, auch wenn er jetzt hier gerade nur so einen Weg lang fährt, ist krass, die bedrohliche Atmosphäre. Mhm. Und hab jetzt auf jeden Fall Angst und jetzt passiert auf jeden Fall was. Und in dieser Stimmung ist der Film ja ziemlich oft so, es passiert eigentlich nichts und die ganze Zeit wird aber vermittelt, eigentlich ist was im Argen. Und im Argen ist die emotionale Situation der Charaktere, aber das wäre ohne Musik viel besser rübergekommen. Und so hat es, finde ich, genervt. Und dass es mit Bon Iver aufhören muss, das fand ich super schwierig. Bon Iver zu Sonnenuntergang war zu viel. Mich hat die Musik nicht so gestört tatsächlich. Und da ich von Bon Iver im Prinzip nichts im Kopf habe, war es mir dann halt auch egal. Und ich fand es passend tatsächlich. Okay. So. Aber ich weiß nicht mehr genau, was der Text von dem Lied ist. Aber ich finde, wir sind an sich an einer guten... The real hero. Genau. Wir sind an sich an einer ganz guten Länge jetzt angekommen, würde ich sagen. Habt ihr noch Sachen, die ihr auf jeden Fall loswerden wollt zum Film? Ich habe nämlich tatsächlich auch jetzt fast alles abgehakt von der Liste. Oder ja, ich glaube, ich habe meine Punkte abgehakt. Das war ganz gut. Ja. Was ich natürlich eigentlich sagen wollte, ist, dass, als du gerade erzählt hattest vorhin, der hat ein Telefon aus seinem letzten Wunsch und der ist natürlich, bitte mach mir ein Bananenbrot. Den Witz habe ich vorhin nicht bringen können. Ich wollte das schnell dir ins Wort fallen. Das wollte ich loswerden. So. Ja, dann bringen wir vorbei. Ja, irgendwie sowas. Ja, nee, keine Ahnung. Ich find's doof, dass Ryan Gosling stirbt. Also es ist ja vielleicht total coole Turn, aber es hat... Na, aber fand ich geil. Also als der da lag, dachte ich mir so echt, fuck, hätte ich nicht erwartet, fett. Ich freue mich immer, wenn der Trailer mich verarscht, weil manchmal gibt es ja zum Beispiel neulich immer wieder den Gin Drive Trailer gesehen, der verrät einfach den kompletten Film, weil Ryan Gosling redet halt im Trailer ziemlich oft, der redet im ganzen Film gar nicht und deswegen muss einfach alles zusammengeschnitten werden. Du siehst die Szene mit dem Hammer, du siehst die ganze Aufzugsszene, du siehst alles so und du siehst auch den Bösen, der von wem man am Anfang noch gar nicht weiß, dass er der Böse ist, wie er halt schon ihm so eine letzte Drohung macht, von wegen so, du wirst nie wieder Glück haben. Aber er darf aber Drive, genau wie bei Place Beyond the Pines, The Place Beyond the Pines, aber auch wieder der Key, dass ich bei Drive auch wieder keinen Trailer geguckt hatte, genauso, dann ist es halt auch geil, dann kann es, ich glaube, dann können diese beiden Filme auch nur geil werden, wenn man vorher nicht so wenig wie möglich weiß. Ich habe den Trailer von Place Beyond the Pines auch nicht gesehen. Ja, das ist auch das Beste. Cool. So. Genau. Ach, und was ich noch sagen wollte, ich finde, bitte mach mal ein Bananenbrot. Ryan Gosling ist super, finde ich eigentlich. Also ich finde, er hat so eine neue Art des Helden irgendwie etabliert, die ich ganz geil anzugucken finde. Und finde aber, wenn ich jetzt schon diesen Trailer gesehen habe zu Only God Forgives, der von dem Drive-Regisseur wieder ist, auch wieder im Neonlicht, auch ein bisschen coole Elektromucke, auch wieder so ein halb brutaler, stiller Ryan Gosling, den gucke ich mir auch an, aber das kickt mich jetzt nicht mehr so doll. Also dann weiß ich nicht, ich finde es ganz nett, dass er so sein Genre scheinbar gefunden hat oder so offen hat oder seine Art. Ja. Und ich habe ja manchmal gemeint, dass es gibt ja auch diese ganzen Western-Filme mit Clint Eastwood und da spielt er auch mal die gleiche Scheißrolle. So. Also ich finde es auch eigentlich okay, es muss jetzt nicht jeder immer sich anders zeigen, wenn man eine Sache gut kann, aber ich finde nicht mehr, dass man sagen kann, Ryan Gosling ist jetzt irgendwie, also das muss ich mir nicht noch 10-mal angucken. Ich würde mich halt eigentlich ausnahmsweise aber freuen, wenn der Typ es vielleicht schafft, einfach so seinen eigenen Stil durchzusetzen mit verschiedenen, also in mehreren Filmen, weil ich glaube, ich habe auf diesen Stil an sich mehr Bock als auf den Stil von Tarantino, der mir auf Dauer zu aufgesetzt goofy ist. Und also da wäre es für mich erträglicher auf Dauer, diese speziellen Farben zu haben, die er auch schon Drive verwendet und ein bisschen Synthi-Mucke im Hintergrund zu haben. Aber das ist gut, absolut Ansichtssache. Ja, was das? Haben wir noch was? Weiß nicht, also ich könnte dir jetzt da bei Tarantino irgendwie ins Wort fallen, aber darum geht's ja nicht. Darum geht's wirklich nicht. Nee, ich sag ja nur, ich hätte da mehr Bock drauf, glaube ich. Also das ist halt auch egal. Nee, ich glaube, du kannst ausmachen. Ja, dann sind wir raus wie Katheter. Oh. Ei, ei, ei. Tschüss. Wiedersehen. Erhören.